Reichsregierung hat diese Entwicklung nicht gewollt. Die Verantwortung hierfür tragen allein England und Frankreich. Beide Staaten verkünden zwar häuserisch den Schutz der kleinen Länder, in Wahrheit aber vergewaltigen sie diese in der Hoffnung, dadurch ihren gegen Deutschland gerichteten, täglich offener verkündeten Vernichtungswillen verwirklichen zu können. Die deutschen Truppen betreten den dänischen Boden daher nicht in feindseliger Gesinnung.